Auch dieses Leben geht einmal vorüber, doch deine Spuren lässt du zurück. Was du geredet, was du gesät hast, erntest du einmal wieder, wenn du vor Gott wirst einmal stehen. Verpass nicht die Gelegenheit, dein Leben zu verändern. Halt einmal still, sei einmal ehrlich mit dir selbst. Vor Gott verpass nicht die Gelegenheit, dein Leben zu verändern. Halt einmal still, sei einmal ehrlich mit dir selber. Auch diese Zeit, sie geht einmal zu Ende, und wie ein Spiegel zeigt sie zurück, was du verborgen. Nicht die Gelegenheit, dein Leben zu verändern. Halt einmal still, sei einmal ehrlich mit dir selbst vor Gott. Verpass nicht die Gelegenheit, dein Leben zu verändern. Halt einmal still, sei einmal ehrlich. Auch dieser Tag wird so schnell ja vorbei sein. Zweifel und Fragen sind deinem Mut. Bist du geborgen? Bist du gerettet? Jesus gibt dir die Antwort. Jesus steht heute vor der Tür. Verpass nicht die Gelegenheit, dein Leben zu verändern. Halt einmal still, sei einmal willig mit dir selbst vor Gott. Verpass nicht still, sei einmal ehrlich mit dir selber.